immer mal auf den Tisch und wird auch heiß diskutiert. Zuletzt oder angefangen hat das Ganze sich so hochzukochen mit der Veröffentlichung der Female Pressure Studie im Jahr oder Anfang 2013, wo die notorische Unterrepräsentiertheit von Frauen auf Musikfestivals, aber auch diversen Charts konstatiert wurde. Also wo einfach mal rauskam, dass unter 10% der Acts weiblich sind, was ein ganz schönes Armutszeugnis auch ist. Weiter ging es dann kurz darauf mit dieser Dame bei uns im Hintergrund, das ist Nina Kravitz, die im März 2013 ein Interview mit Resident Advisor gab, bei dem sie offensichtlich in der Badewanne saß. Ja, Nina Kravitz nimmt so eine kleine Sonderrolle ein, denn sie ist Model und DJ. Und das Besondere an dem Interview war nun, dass sich die wenigsten damit beschäftigt haben, was sie nun eigentlich sagt oder um was es in dem Interview geht, sondern eher damit, hat sie was an in der Badewanne oder nicht? Ja, und das führte auf der Homepage von Resident Advisor zu heftigen Diskussionen, wie vielleicht auch einige von euch oder das verfolgt haben. Ja, weiter ging es dann mit den beiden großen elektronischen Zeitschriften, The Bug und Groove, die sich dann auch im September dazu entschieden hatten, ein Female DJ Special zu machen. Und ja, dort wurde der Diskurs weitergeführt. Ein aktuelles Beispiel gab es dann noch diese Woche von Mixmap und Kasim Mosse, die ein Statement veröffentlicht haben zur Audio Invasion, wo es auch wieder um die Unterrepräsentiertheit der Frauen dort ging. Also Lux, DJ Lux ist quasi die einzige, die dort auflegt. Ja, was in dem Maße auch wieder als Armutszeugnis zu bezeichnen ist von uns. Ja, nun haben wir uns nicht vorgenommen, die Fab Week in London auf aktuelle, oder anders formuliert, Entschuldigung, wir wollen nicht darüber reden, wie jetzt der globale Rahmen ist, also warum die Fab Week in London Wochenende für Wochenende 30 DJs bucht, wo keine Frau dabei ist, das können wir nicht diskutieren, das sprengt auf jeden Fall den Rahmen. Deswegen wollen wir den Rahmen heute auf die lokale Clubkultur hier in Leipzig beschränken, wozu ich auch meine Gäste explizit geladen habe, die ich jetzt euch auch mal vorstellen möchte. Auch unter dem Hintergrund, dass es in Leipzig im letzten Jahr eine ziemliche Wandlung gab, es wurden neue Clubs eröffnet und auch erstmals wurden Booking-Strukturen aufgebrochen. Und da komme ich auch direkt zu meinen Gästen. Ganz auf der linken Seite sitzt Maria, a.k.a. DJ Solaris. Sie ist Bookerin im IFZ und auch Mitinitiatorin. Ja, und ist seit 3 Jahren DJ, auch überregional. Also Berlin steht ziemlich oft bei ihr bei den nächsten Gigs. Und ja, sie ist Studentin der Sozialwissenschaften. Direkt daneben sitzt Anja, a.k.a. DJ Popoys, ist quasi schon fast als Urgestein der elektronischen Musik in Leipzig zu bezeichnen. hat sich auch eher dem Genre der Bassmusik verschrieben, was auch etwas Besonderes ist für Frauen. Ja, und ist 2003 von dem ersten Frauen-DJ-Netzwerk, den Propellers, zum Auflegen animiert worden und ist heute vor allem Redakteurin, aber auch Programmleiterin bei Radio Blau. Und ja, Musikjournalistin. Also selbst im Kreuzer liest man immer mal feine Artikel von ihr. Ja, und diese Entwicklung der Szene beobachtet sie schon seit über 10 Jahren. Also perfekter Platz heute auf diesem Podium, würde ich sagen. Rechts neben mir sitzt die Tina. Tina ist seit 2011 bei It's Yours tätig, halt dieser Plattform für Bassanarchie, wie sie sich selbst bezeichnet. Ist hauptsächlich als Redakteurin und Radio-Host dort tätig. Ja, und jetzt seit Oktober 2014 hat sie das Booking für den Friday Club, ist schon länger her, das Freitagsbooking für die Distillery übernommen. Quasi die Nachfolgeveranstaltung von Fenster zum Hof. Oder noch Fenster zum Hof. Immer noch. Ja, und ganz, von meiner Seite rechts, eurer Seite links, sitzt Sabrina, a.k.a. Smilla. Sie ist schon bereits seit 2003 DJ, hat in Berlin mit Auflegen angefangen, ist danach nach Leipzig gekommen, wo sie auch bald zu den Propellers gestoßen ist und dann weiterführend bei Caramba gelandet ist. Ja, das sind meine Gäste für den heutigen Abend. Ich muss noch den nächsten Zettel suchen. So. Und zuerst war es mir auf jeden Fall wichtig, mal zu konstatieren, wie denn das Booking hier in den drei großen Clubs läuft. Also deswegen wäre auch direkt die erste Frage an meine Podiumsgäste, nach welchen Kriterien sich das Booking überhaupt gestaltet. Also wie geht man vor, welche Relevanz dabei auch das Geschlechterverhältnis besitzt. Da würde ich jetzt einfach mal bestimmen, dass Tina dabei anfängt. Dankeschön. Wie booken wir in der Distillerie? Also Nele hat ja gerade schon gesagt, dass ich jetzt sozusagen Anfang Oktober, Ende September das Booking für die Freitagsveranstaltung in der Tille übernommen habe, die immer noch unter dem Namen Fenster zum Hof laufen, wo wir ein ziemlich breites Spektrum an musikalischen Styles abdecken wollen eigentlich. Am Samstag ist ja immer House Techno, das heißt alles, was darüber hinausgeht, mehr oder weniger, kriegt der Freitag ab. Das heißt, wir buchen hauptsächlich Musik, die in die Richtung Drum, Bass, Dubstep, Grime, UK Funky, die ganzen Bassgeschichten, aber auch Dancehall, Hip-Hop, Trap und sowas, Footwork jetzt auch aktuell, sind halt so die musikalischen Schwerpunkte erstmal, die sozusagen am Freitag bei uns eine Rolle spielen. Das heißt, wir versuchen natürlich, wenn jetzt die Frage ist, wie wir beim Booking vorgehen, versuchen wir dann natürlich auch ein gewisses Gleichgewicht herzustellen, also dass man eben all diese Genres auch da vertritt und dass die da auch repräsentiert werden. Und um jetzt auf die Frage zu kommen, die da ja quasi mitschwingt, wie wir mit weiblichen DJs umgehen oder ob wir da eine bestimmte Politik fahren. Also bei uns ist es zum Beispiel nicht so, dass wir jetzt eine strikte Geschlechterpolitik oder sowas im Laden haben, dass wir sagen, dass wir zum Beispiel bei jeder Veranstaltung eine bestimmte Anzahl weiblicher DJs dazu buchen oder sowas. Also das gibt es bei uns nicht, was ich auch ganz gut so finde eigentlich, weil ich schon das Gefühl habe, dass natürlich so die sag ich mal, die musikalische Konzeption so eines Abends, denn darum geht es ja am Ende auch um die Musik, im Vordergrund stehen sollte. Trotzdem habe ich persönlich natürlich schon auch einen bestimmten Anspruch, den ich da in diesen Job mit reingenommen habe. Also das liegt sicherlich einmal daran, dass ich halt selber eine Frau bin und halt für dieses Thema auch irgendwie sensibilisiert bin, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass ich mich halt während meiner Tätigkeit oder Zeit oder wie man das auch bezeichnen möchte, bei It's Yours halt verstärkt auch mit dem Thema beschäftigt habe. Also dazu Interviews, Nele, das weißt du ja auch, dazu geführt habe und das mir einfach auch aufgefallen ist, als ich sozusagen bei It's Yours dazugestoßen bin. Ne? Das war halt damals eine reine Männercrew, zu denen ich dazugekommen bin und dann fällt einem das so nach und nach halt auf, dass da irgendwie weniger Frauen am Start sind. Und ich finde es halt wichtig eigentlich, das ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, dass Frauen in der Clubkultur auch eine andere Rolle einnehmen können, als halt nur die Freundin vom DJ zu sein. Und deswegen halt auch ja, mein persönlicher Anspruch an die Geschichte. Okay. Danke. Ich habe mir noch einige Nachfragen für später aufgeschrieben. Würde nun aber erstmal den Fragenblock zu Ende machen und vielleicht mit Solaris, mit Maria weitermachen. Okay. Vielleicht kannst du auch vorher noch was zum IFZ allgemein? Ja, Institut für Zukunft gibt es noch nicht so lange, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Neuer Club, elektronische Tanzmusik im weitesten Sinne. Wir sind mehr oder weniger mittlerweile fast wie in einem Rätesystem organisiert. Also wir haben halt AGs für alle möglichen Belange, die sich also Pläne abhalten und da Entscheidungen treffen. Und so ist es im Grunde auch mit dem Booking. Also wir sind eine AG aus 4 Leuten, darunter bin ich die einzige Frau. Und wir haben auch so wöchentlich ein Treffen, wo wir zu viert die kommenden Monate diskutieren und die bevorstehenden Wochenenden. Und auch dort über neue Booking-Vorschläge beraten, wo dann mehr oder weniger das Thema Frauen, weibliche Künstlerinnen auch im Raum steht. Da sind eigentlich alle recht sensibilisiert für. Wir haben zum Beispiel einen recht regen Austausch mit dem About Blank, weil die da irgendwie so auf eine längere Geschichte hinsichtlich dieser Sensibilisierung zurückblicken können. Da holen wir uns ganz oft Tipps, fragen so, ja, wir planen die oder die Party, habt ihr eine Idee für einen weiblichen DJ? Das klappt ganz gut. Hin und wieder greifen wir auch auf das Female Pressure Netzwerk zurück, obwohl das bislang auch noch nicht so häufig vorgekommen ist. Ansonsten ist es eigentlich, also bei uns ist es ähnlich, wie das auch Tina schon beschrieben hat. Wir sehen halt von der Quote ab, weil in erster Linie schon eine musikalische Gestaltung des Abends im Vordergrund stehen sollte. Und dann gucken wir halt, okay, gibt es denn Frauen, die in dieses musikalische Konzept reinpassen würden? Wenn es die gibt, dann werden die auf jeden Fall bevorzugt. Das geht halt leider noch nicht immer. Und ich muss auch sagen, also trotz der Tatsache, dass ich eine Frau bin, rutscht mir das auch hin und wieder durch die Lappen, explizit zu schauen, ob es denn auch Frauen gibt, die da irgendwie noch reinpassen könnten. Aber im Grunde versuchen wir schon sehr darauf zu achten, zumindest auf ein relativ, ja, so ein ausgewogenes Booking dahingehend hinzubekommen, sind uns aber auch der Tatsache bewusst, dass es halt zumindest dass in naher Zukunft ein völlig ausgeglichenes Geschlechterverhältnis da schwierig ist, und wir wollen eigentlich eher an den Voraussetzungen arbeiten, sprich Möglichkeiten schaffen, Workshops anbieten, dass im Grunde für alle interessierten Leute die Möglichkeit besteht, das zu lernen und einfach Equipment gestellt zu bekommen und da ein Austausch stattfindet. Ja. Okay, danke. Dann machen wir direkt mit Anja weiter. Ja, ich bin ja jetzt keine Bookerin, aber was genau wolltest du jetzt? Wir hatten noch vorhin darüber geredet. Genau, also... ich kann ja mal erzählen, wie das bei Radio Blau ist. Es ist jetzt natürlich kein Club, sondern ein Radio, ein freies Radio, wo jeder mitmachen kann, der sich an bestimmte grundsätzliche Regeln hält, wie nicht sexistisch oder rassistisch on air zu sein. Bei Radio Blau haben wir keine wirkliche Geschlechterpolitik, die wir jetzt irgendwie konkret umsetzen. Und auch da fällt mir dann eben immer mal wieder dann mehr oder weniger zufällig auf, dass eigentlich die meisten Leute, die bei uns Sendungen machen und vor allem Musiksendungen machen, dann doch Jungs sind oder Männer. Und ich mich selber dann einfach dann immer wieder daran erinnere, dass das irgendwie ja eigentlich nicht so sein sollte und auch nicht mein Anspruch ist und auch nicht der Anspruch von einem, der Anspruch von einem Radio, was sich irgendwie als links versteht, sollte dann schon ein anderer sein, als nur 3 Frauenmusiksendungen oder von Frauen zu haben und 20 Musiksendungen, die von Männern gemacht werden. Und dann habe ich über die Jahre dann doch ab und zu dann immer mal wieder bewusst Leute angesprochen, die ich irgendwie kannte, die Musik machen oder sich für Musik interessieren, die dann doch auch dadurch, dass ich sie bewusst angesprochen habe, den Weg ins Radio gefunden haben. Also es gibt natürlich auch Frauen, die ohne meine Hilfe den Weg ins Radio finden, wie zum Beispiel Tina, aber oder Smilla früher schon. Warst du da mit dabei? Weißt du? Ja, aber ja. Sozusagen durch Propeller. Genau, das war ja eben auch vor meiner Zeit. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich immer wieder selber dann eben daran auch bemerke, dass wenn man es einfach nur so laufen lässt bei einem Radiosender und ich denke irgendwie die, das ist kein DJ-Set, ja, irgendwie eine Radiosendung zu gestalten, das verlangt noch nicht mal irgendwie die Fähigkeit, zwei Beats ineinander zu mixen, sondern einfach irgendwie mit einer Musik irgendwie Sammlung dahin zu gehen oder keine Ahnung wie. Jedenfalls merke ich da eben auch immer wieder, dass wenn man einfach nur sagt, wir sind ein freier Raum, wo jeder herkommen kann, eben wesentlich mehr Menschen, die irgendwie männlich sozialisiert sind, zu uns kommen als Frauen. Aber wenn ich dann Frauen bewusst anspreche, die dann genauso Bock haben, das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Und ja. Ja, die kann ich auch direkt so unterschreiben. In mir ging es ja genauso, dass du mich angesprochen hast, ob wir eine Radiosendung da machen. Okay, ich würde mal kurz aus meiner Moderationsrolle ausbrechen und mal noch erklären, wie das hier im Conner Island läuft, wo wir uns ja gerade auch befinden. Denn auch hier gibt es elektronische Veranstaltungen, vorwiegend bekannt als das Electric Island, jetzt neuerdings Club unter dem Banner, wo auch dann noch andere Genres mit reinfließen, jetzt neuerdings DJs on the Low, was die neue Break-Reihe auch so ist. Vorher gab es das Sub Island. Ja, und dort ist es eher so, dass es natürlich gibt es auch jemanden, der einen Hut auf hat, aber vorwiegend ist es halt eine Crew, die das Booking gestaltet und die sich quasi keine Quote auferlegt hat. Und, so ist es nämlich im Conner Island nicht, denn hier ist es eher der Anspruch daran, so würde ich es nennen, auch Frauen auf der Bühne zu sehen in einem relativ ausgeglichenen Verhältnis. 50-50 ist es definitiv nicht, auch nicht annähernd, aber man bemüht sich hier auf jeden Fall. Dazu ist vielleicht aber auch noch zu sagen, dass das Conner Island ein Ort ist, der sich immer danach gestaltet, welche Leute hier gerade aktiv sind. Also ich will jetzt nicht irgendwie ganz negativ malen, aber es kann gut sein, dass in 15 Jahren, dass die Leute hier anders sehen und dann läuft das auch einfach anders. Ja, so viel dazu. Ich hätte aber noch einige Nachfragen und ich glaube, die ist auch gar nicht so unwichtig, denn welche Gründe gibt es denn eigentlich, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis auf der Bühne anzustreben? Vielleicht mal die Frage an euch vier. Wer traut sich dazu? Ja, diese Frage, also so ungefähr habe ich die heute schon mal von Radio Korax gestellt bekommen, weil ich da ein kleines Interview zu der Veranstaltung hier gegeben habe. Ich persönlich denke, die Frage, oder ich weiß gar nicht, ich glaube, die Frage, wenn man die andersrum stellt, warum ist es denn nicht automatisch 50-50? Die kann, also ich glaube, die können die wenigsten wirklich beantworten. Da gibt es sicher schon tausende von Sozialstudien dazu oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, aber auf alle Fälle kann ich die jetzt nicht wirklich definitiv beantworten. Kann aber mal vielleicht ganz persönlich erzählen, dass es bei mir so war. Ich war schon immer musikbegeistert, seit frühester Kindheit, keine Ahnung, und habe mich immer viel mit Musik beschäftigt und gesammelt und gelesen und gemacht und habe dann auch mit Leuten abgehangen, die DJs waren, bin weggegangen. Die Leute, mit denen ich abgehangen habe, die DJs waren, waren alles Jungs, ganz normal, so wie es halt ist. Und dann irgendwann war ich mal aus in der Distillerie, das war, glaube ich, ungefähr 2001. Und da habe ich das erste Mal eine Frau hinterm DJ-Pult gesehen. Das war CFM. Ich hoffe, die meisten kennen CFM als ja, tolle Leipziger Künstlerin und DJ. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich eine Frau gesehen habe hinterm DJ-Pult. Und dann war die natürlich auch noch übelst gut und hat übelst coole Musik gemacht. Und ich war irgendwie 20 oder 22 und war völlig von den Socken. Cool, eine Frau, die macht es einfach. Boah, so. Und ich glaube überhaupt die Tatsache, dass irgendwie das bei mir so eine Reaktion hervorgerufen hat, zeigt, wie zumindest damals, wie ungewöhnlich das war, dass irgendwie eine Frau aufgelegt hat, zumindest in Leipzig. Vielleicht habe ich mich auch einfach in den falschen Szenen bewegt, aber ich glaube, es war schon so. Und dann irgendwie, glaube ich, so 2 Jahre später hat mich irgendwann Miss Pepstein, Katja Pepstein hat auch eine eigene Radiosendung und legt auch manchmal Musik auf, gefragt, sag mal Anja, warum legst du eigentlich nicht auf? Und ich war völlig baff, weil ich diese Frage einfach nicht beantworten konnte, weil ich irgendwie dachte, hö, so kennst dich mit Musik aus, hast Ahnung, bewegst dich unter DJs, warum mache ich das eigentlich nicht selber? Und erst dadurch bin ich auf die Idee gekommen und dann habe ich damit angefangen und würde aber eben im Nachhinein, also für mich ist es sowas, was, glaube ich, meinen Blick auf das Thema ganz sehr prägt, dass ich selber das Gefühl hatte, ich bin von alleine nicht auf die Idee gekommen, obwohl es so naheliegend war. Und ich glaube, dass wenn ich männlich sozialisiert worden wäre, ein Junge gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich viel eher auf die Idee gekommen und zwar auch selber auf die Idee gekommen, ohne dass mich da jemand dazu anstupsen muss. Und das ist so ein bisschen meine Antwort auf die Frage, warum brauchen wir mehr Frauen, die irgendwie auf Bühnen stehen oder sich gegenseitig da so ein bisschen pushen. Aber ich kann auch ganz allein mit dieser Erfahrung dastehen und bei euch anderen ist das ganz anders. Ich würde ja sagen, dass es eigentlich ein Sichtbarkeitsproblem ist und dass man das lösen muss und dass wir deswegen vielleicht nicht ein 50-50-Verhältnis, aber zumindest ist das eigentlich zu dicht, 60-40-Verhältnis oder sowas anstreben müssten, weil ich wirklich überzeugt bin, es gibt gar nicht signifikant weniger Frauen als Männer, die auflegen, vor allem hier in Leipzig, aber die Frauen sind einfach unsichtbarer und werden seltener eingeladen, eben weil sie unsichtbarer sind. Und man müsste sozusagen daran arbeiten, mehr Sichtbarkeit für die Netzwerke, die es irgendwie gibt, zu schaffen und auch für die Frauen, die Musik machen. Und CFM ist dafür ein total gutes Beispiel, ne? Die macht seit so vielen Jahren Musik, die ist Produzentin, die wird super selten wahrgenommen in der Öffentlichkeit in Leipzig als Produzentin und großartige Musikerin, die ist. Darf ich einlenken? Bitte. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht das Gefühl, dass es unbedingt ein Sichtbarkeitsproblem ist. Ich bin fast der Meinung, dass es so ein Sozialisationsding ist, wenn man sich mal so eine historische Entwicklung, so eine Szene der elektronischen Musik anguckt, gerade so, also ich speziell setze mich ja viel mit explizit dem auseinander, was man als Techno bezeichnet, und die Anfänge waren halt extrem männlich dominiert, so die genauen Gründe finde ich auch schwierig. Vielleicht liegt es daran, dass es halt irgendwas mit Technik zu tun hat, mit im Vordergrund stehen und so, was halt historisch erst also sehr weniger intensiv auf Frauen auch ausgedehnt wurde. Und ich glaube, das ist halt in dem Musikbereich ähnlich, wie es schon vorhin gefallen ist, okay, dass es die Freundin vom DJ, so eine Frau ist, wenn dann die Freundin vom DJ, so ist man irgendwie früher in Plattenläden gegangen, waren die Frauen halt irgendwie, jetzt ist immer noch so oder nicht mehr so krass, aber es fällt schon auf, so die meisten Frauen, die in Plattenläden gehen, sind vielleicht der Anhang. Und das ist eher, also wenn ich mich so umhöre und schaue, dann ist es tatsächlich eine sehr, sehr langsame Entwicklung, Frauen da auch irgendwie abzugreifen. Also bei mir persönlich war es auch so, dass ich das Glück oder was weiß ich hatte, dass ich einen sehr, sehr männlich dominierten Freundeskreis hatte von DJs und da war für mich der Zugang leichter. Also ich habe gesehen, die machen das, die stehen mir irgendwie nahe. Hey, ich interessiere mich dafür voll, ich habe Bock so, kannst du mir vielleicht mal was zeigen? Und ich glaube, es ist wirklich noch so ein Sozialisationsproblem, was man irgendwie schrittweise aufheben kann, indem man Angebote schafft. Und nicht, also ich glaube schon, dass die Frauen, die ich irgendwie kenne, hier in der Gegend, die wirklich Musik machen und Bock darauf haben, auch wahrgenommen werden. Ich würde da auch noch mal ganz kurz einlenken, weil ich das, was Maria gerade gesagt hat, eigentlich auch so sehe, dass das halt auch ein historisch gewachsenes Problem einfach ist. Also ich glaube, wir brauchen die Clubkultur da gar nicht so explizit einzeln stellen. Ich meine, wenn wir mal in andere Musikgenres, also andere Musikszenen reingucken, gibt es da relativ wenige, wo das Geschlechterverhältnis ausgeglichener ist. Also ich komme zum Beispiel ursprünglich eher so aus der Punk-Richtung und ich meine, da ist es jetzt auch nicht so, dass die Bands da überflutet sind mit Frauen. Also ich glaube, das ist einfach, oder auch wenn man das jetzt mal gesamtgesellschaftlich betrachtet, dann ist es einfach so, dass Frauen in vielen Bereichen noch weniger repräsentiert sind als eben Männer. Also ist die Clubkultur da im Prinzip halt ein Bereich mehr, wo das so ist, wo das halt auch irgendwie normal ist. Also weil das ist gerade so der Status quo, an dem wir sind, dass halt Männer irgendwie immer noch präsenter sind als Frauen in vielen Bereichen. Und deswegen denke ich, wäre es auch also völlig abgefahren, wenn die Clubkultur da so eine absolute Ausnahme wäre und es anders wäre. Was natürlich nicht heißt, dass es gut ist, wie es ist, aber es ist jetzt auch nicht völlig schleierhaft oder rätselhaft, warum es so ist, wie es ist. Okay, danke. Ich habe mir natürlich auch so ein paar Gedanken gemacht, was die Ursachen sein könnten. Einiges ist jetzt auch schon gefallen. Also wie Smilla eben meinte, dass es einfach auch ein Sichtbarkeitsproblem ist. Und da würde ich vielleicht noch mal kurz auf Maria antworten oder noch was anhängen, dass es, glaube ich, eher so gemeint war, dass die Sichtbarkeit außerhalb unserer linken Szeneblase einfach echt ein Problem ist. Also wir ja hier schon eigentlich das Glück haben, ziemlich gut sozialisiert zu sein. Und Entschuldigung. Du hattest vielleicht auch das Glück, schon in den richtigen Kreisen aktiv zu sein oder aktiv zu werden. So, was, glaube ich, anderen viel schwerer fällt, wenn man, muss man gar nicht weit gucken, Hip-Hop zum Beispiel, da kann ich zwei DJs benennen, die weiblich sind in Leipzig. Eine andere Ursache ist natürlich diese Hemmschwelle im Kopf, Frauen und Technik, ganz klassisches Ressentiment. Was aber auch wirklich nur eine Hemmschwelle im Kopf ist, meiner Meinung nach, ein Mixer und ein Plattenspieler ist jetzt nicht so schwer und das kann man auch erlernen. Deswegen geben wir als Girls Edit zum Beispiel auch immer vor jeder Benefizdisse so einen 1x1-DJ-Kurs, also was dem schon wieder entgegenwirken soll, diese Hemmschwelle zu verlieren. Ja, ein weiteres Problem ist einfach, dass der DJ medial gesehen einfach ein Mann ist. Also der DJ ist klassisch männlich und ist damit auch ein Männerberuf. Ein weiteres Problem ist auch dieses sogenannte Old Boys Network, also Kumpels buchen Kumpels. Ja, ganz klassisch und ja, sieht man auch in Leipzig in ziemlich vielen Clubs, was auch eine große Ursache dafür ist, dass das Line-Up weitgehend männlich ist. Darüber können wir aber auch gerne nachher noch weiter diskutieren. Das waren jetzt meine Ideen, die ich dazu hatte. Denn wir haben ja noch einen zweiten Fragenblock, weil ja 3/4 des Podiums ja auch DJs sind, praktizierende DJs, auch aktuell. Und auch da habe ich im Vorfeld die Fragen gestellt, damit sich auch alle nochmal Gedanken machen konnten. Und die erste wäre dazu, wie seht ihr eure eigene Position als Frau bzw. als Frau wahrgenommene Person in der elektronischen Clubkultur? Soll ich bestimmen oder? Dann jetzt Sabrina. Okay, also, ich wollte auch nochmal vorwegschicken, vor allem, dass ich dankbar bin, danke an dich und an den Kulturraumverein und an das Island, dass wir überhaupt die Diskussion haben können, weil ich schon finde, dass es eine relevante Diskussion ist. Und also mit meiner Einschätzung, ich würde so ein bisschen eigentlich an das, was du eben gesagt hast, anknüpfen. Ich fühle mich auf jeden Fall ernst genommen und respektiert als DJ, was aber möglicherweise auch viel damit zu tun hat, dass ich mich immer in diesem geschützten Raum aufhalte, den wir gerne liebevoll die Blase nennen, in dem es halt so einen antisexistischen Konsens gibt und so weiter. Und wenn wir über Benachteiligung oder bevor über Vorteilung reden, ich habe ehrlich gesagt richtig lange überlegt, an welchen Stellen ich als Frau übervorteilt worden bin, und mir ist richtig wenig eingefallen. Es gibt genau ein Erlebnis, und das liegt 10 Jahre zurück. Da hatte ich gerade angefangen aufzulegen und wollte mit einem Freund in irgendeiner Bar in Berlin unter der Woche mal so einen Termin füllen. Und wir haben uns abgesprochen, da hinzugehen, und haben aber gesagt, naja, pass auf, zuerst gehst du rein und dann gehe ich rein. Also ist der Freund von mir zuerst reingegangen und hat gefragt, hey, können wir mal so einen Termin haben? Wir würden voll gerne mal auflegen. Und der wurde weggeschickt mit der Ansage, ey, sorry, nee, wir haben keine Termine frei. Und unmittelbar danach bin ich reingegangen und habe gefragt, hier, ich würde richtig gerne mal mit einem Freund hier auflegen, können wir das vielleicht mal machen? Und dann hatten wir einen Termin für die Woche darauf. Und es ist wirklich schwierig, da jetzt einen anderen Grund drin zu sehen, dass wir diesen Termin bekommen haben, als dass ich als Frau danach gefragt habe. Das ist aber tatsächlich die einzige Übervorteilung gewesen, die mir eingefallen ist. Und ich lasse mich gerne in der Diskussion überzeugen davon, dass es vielleicht andere Übervorteilungen gibt, die ich überhaupt nicht so sehe oder so, weil ich dafür zu sehr ich und weiblich wahrgenommene Person in so einem Musikbusiness bin. Aber ansonsten fallen mir mehr Nachteile ein eigentlich. Und da finde ich aber, muss man auch nochmal zwischen zwei Sachen unterscheiden. Einmal gibt es halt so pur sexistische Bemerkungen und Beleidigungen, die so sind wie, man kommt aus dem Club, schleppt irgendwie diese Plattentasche, die sauschwer ist, und Typen kommen einem entgegen und fragen, ob man eigentlich die Plattentasche für den DJ schleppt. Oder das ganze Spektrum von, hey, für eine Frau kannst du echt ganz gut, bla bla bla. Und dann gibt es so strukturelle Benachteiligungen. Und da würde ich nochmal Unsichtbarkeit stark machen. Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist dafür, und also wir haben da auch schon ein paar virtuelle Diskussionen ausgetragen, mein Lieblingsbeispiel ist dafür die goldene Yvonne, die das jedes Mal wirklich super schafft, Frauen total unsichtbar zu machen in der elektronischen Musikszene in Leipzig. Und ich finde auch Netzwerken gar nicht so einfach, weil ich schon finde, dass im Prinzip dieser, also ich rede nicht davon, dass es nicht so viele DJ-Frauen gibt, sondern die Leute, die das Business in der Hand haben sozusagen, das sind meiner Einschätzung nach mehr Männer. Auch da lasse ich mich total gerne überzeugen, wenn das irgendwie anders ist, aber das ist so meine Einschätzung. Vielleicht höre ich kurz auf und lasse jemand anderes ran. Ich würde vielleicht Was? Ach so, okay. Ja, da würde ich mal kurz das Wort ergreifen. Die Goldene Yvonne ist ein Publikumspreis, der verliehen wird von Froh und It's Yours, zwei der etwas größeren Musikblogs hier aus Leipzig. Das ging an den Start, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, 2012, glaube ich, wurde die zum ersten Mal verliehen. Läuft im Prinzip so ab, dass es ein Online-Voting gibt im Web, wo man selbst Vorschläge einreichen kann in unterschiedlichen Kategorien, wer es quasi im vergangenen Jahr total gerockt hat. Da gibt es dann eben sowas wie DJ und Club und Produzent, Produzentin, und letztes Jahr hatten wir solche Figuren wie noch die längste Schlange und die beste Barcrew und so weiter und so fort. Das nur kurz als Erklärung zu Yvonne. Hat das deine Frage beantwortet oder? Ja, okay. Sabrina hat eben schon einiges vorweggenommen. Ich hatte noch mehr Fragen, aber vielleicht stelle ich den ganzen Fragenblock mal zusammen, dass ihr auch am Stück reden könnt vielleicht. Also die zweite Frage wäre ja auch gewesen, hast du Erfahrung mit Benachteiligung oder Übervorteilung aufgrund deines Geschlechts gemacht, und was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür? Und dann noch die Frage danach, was ich überhaupt verändern müsste ja, also wie man Benachteiligung oder Diskriminierung oder auch Übervorteilung vermindern kann oder auch abschaffen kann. Ja, und die Frage nach der Zukunft, hat sich was geändert und was kann und muss sich ändern? Anja, willst du weitermachen? Du sitzt schon wieder so. Ach so. Nee, ich habe dir nur aufmerksam zugehört. Genau, das sind jetzt irgendwie mehrere Fragen auf einmal. Also wie ordne ich das jetzt? Ich selbst als Frau, also ich habe mich eigentlich nie diskriminiert gefühlt, sondern habe eher eben immer eher gemerkt, die Hemmungen sind in mir selber, man ist halt irgendwie aufgeregt oder denkt, ach, die anderen können es eh besser. Und Übervorteilung empfunden, also der Gedanke war natürlich manchmal da, wenn ich irgendwie als DJ gebucht wurde, okay, ich werde hier von einem Laden gebucht, wo ich weiß, es steht irgendwie so ein bisschen mit schon auf der Agenda, dass irgendwie auch eine Frau mit irgendwie dabei sein sollte. Da ist dann natürlich immer schon manchmal so kurz der Gedanke dabei gewesen, haben die mich jetzt nur gebucht, weil ich eine Frau bin? Aber der Gedanke, der ist dann auch immer ganz schnell wieder weggegangen, weil es erstens einfach Spaß gemacht hat, irgendwie was machen zu können, auflegen zu können und dadurch auch ja irgendwie wieder Erfahrungen zu sammeln und neues Selbstbewusstsein zu gewinnen. Und vor allem habe ich eigentlich immer positives Feedback bekommen. Ich habe nie Sprüche gehört von wegen, für eine Frau ist ja gut aufgelegt, sondern hey cool, ich habe irgendwie Spaß gehabt bei deiner Musik. Und das war dann natürlich immer der Punkt, wo ich dachte, ja, so, also ich war jetzt irgendwie ich und nicht irgendwie eine Frau, die da aufgelegt hat. Und da ich selber, wie ich ja vielleicht vorhin schon so ein bisschen erzählt habe, aus meiner persönlichen Geschichte, wie ich zum Auflegen gekommen bin, da ich daher das Gefühl habe, dass es schon, wenn man eine Frau ist, einfach Vorbilder braucht oder Netzwerke, die einen anstupsen, hey, mach doch mal. Daher finde ich das auch wichtig, das weiterzugeben und weiter zu betreiben. Also das schon aktiv auch irgendwie auf dem Schirm zu haben und zu pushen. Und daher sehe ich das, habe ich das auch so immer so ein bisschen für mich als Frau, als weibliche DJ irgendwie als so auch gesehen, dass es natürlich auch cool ist, wenn ich da irgendwie als DJ stehe, weil es vielleicht auch andere Frauen dazu animieren könnte, das zu machen. Also natürlich gern auch Jungs, aber und ich persönlich denke nämlich, wir haben vorhin so über das Warum geredet, warum brauchen wir das? Aber da liegt ja eigentlich noch eine andere Frage dahinter. Man könnte auch ganz ketzerisch sagen, naja, aber warum brauchen wir denn überhaupt weibliche DJs? Und das ist sowas, wo ich denke, es ist ja eine totale Bereicherung, wenn die andere Hälfte der Bevölkerung, wenn man die Bevölkerung denn in diese zwei Teile teilen will, wenn die auch sich künstlerisch ausdrücken können. Also wie schade ist es denn, wenn nur, ich meine, jeder DJ oder jeder gute DJ bringt ja seine Persönlichkeit in die Musik oder bei Musikern, ne, genauso. Und das Geschlecht ist natürlich nicht das Einzige, was unsere Persönlichkeit bestimmt, aber es ist ein Teil von vielen und ich denke irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, Frauen legen so auf und Männer legen so auf, gar nicht, aber ich finde es irgendwie einfach schade, wenn nur Jungs auflegen, weil die andere Hälfte der Bevölkerung hat auch was zu erzählen, musikalisch, künstlerisch, von ihrer Persönlichkeit her. Und jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen abgeschweift. Oder, wir können auch erstmal an genau. Maria abgeben, wenn du dich sammeln willst. Also wie Nele das schon in der Vorstellung gesagt hat, bin ich noch nicht so mega lange aktiv in dem Business unterwegs und wie ich auch schon erwähnt habe, bin ich, glaube ich, recht männlich sozialisiert worden. Also ich hatte halt immer irgendwie einen sehr stark männlich dominierten Freundeskreis und bin halt dann auch mit diesen zugeschriebenen männlichen Aktivitäten irgendwie groß geworden und am Anfang war es für mich überhaupt nicht problematisch. Also es war nie ein Thema, okay, du bist jetzt eine Frau und legst auf, sondern das lief einfach so und auch auf eine angenehme Art und Weise. Und das Problem, also so, dass es mir so richtig auf die Nerven gegangen ist, ist eigentlich erst so ein bisschen später entstanden, als ich dann festgestellt habe, okay, ich bekomme irgendwie Booking-Anfragen für Partys, wo ich musikalisch so absolut nicht reinpasse, aber habe halt den Eindruck, da als Quotenfrau geltend gemacht zu werden. Und das hat mich halt schon fast verletzt, würde ich meinen, weil ich gerne gebucht werden möchte, weil Leute es irgendwie cool finden, wie ich auflege, die Musik mögen, die ich auflege, und das soll halt auch das Charakteristikum sein und nicht mein Geschlecht. Und es ist halt immer zunehmend zu Anfragen, Angeboten gekommen, wo das im Vordergrund stand, was auf mich persönlich auch so eine Art Drucksituation ausgeübt hat und es auch nach wie vor noch tut, weil ich habe irgendwie ganz häufig das Gefühl, dass ich gerne so über mein Geschlecht hinwegtäuschen muss und deshalb besonders gut sein will, damit es nicht auffällt, dass ich ja irgendwie als Frau vielleicht so ein bisschen unterrepräsentiert bin. Gerade, also ich spiele relativ harten, schnellen Techno und teilweise wirkt es dann schon so, als sei das dann so ein Spektakel. Mir wird es auch häufiger entgegengebracht, oh krass, ey, voll irgendwie so ein kleines zierliches Mädchen, was da irgendwie so harten Techno auflegt, so, oh wow, das kennt man ja gar nicht und so. Und das ist halt schon hart. Also ich habe das Gefühl, ich setze mich einfach teilweise mehr unter Druck, als es vielleicht sein müsste, weil ich, wie gesagt, gerne dieses Geschlechterverhältnis am liebsten durchbrechen möchte und eigentlich so nicht auftauchen will, sondern Leute einfach nur auf die Musik achten, und das wäre so für mich die Idealvorstellung. Aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, also wenn ich jetzt so in dem Bereich bleibe, wo ich musikalisch unterwegs bin, dass es da irgendwie in der Umgebung immer mehr interessierte Frauen gibt, und also ich denke, das wächst, und wie ich auch schon erwähnt habe, sollte man das halt durch entsprechende Angebote also dem so ein bisschen zugutekommen, wie Workshops und einfach so einen regen Austausch. Also ich mag es halt auch so, mich ja, mit Leuten einfach drüber zu unterhalten und dann auch irgendwie an den Punkt zu kommen, komm, wir legen einfach mal so ein bisschen zusammen auf und ich zeig dir was. Und ich glaube, also ich würde das gar nicht so geschlechterabhängig machen, sondern bin da irgendwie offen für alles und jeden und würde eigentlich auch gerne darüber versuchen, so ein bisschen mehr Gleichgewicht herzustellen. Habe ich jetzt irgendwas vergessen aus dem? Ich weiß nicht. Ist mir gerade nicht aufgefallen. Okay. Gut. Aber mir fällt einfach nur gerade spontan was ein, was ich auch noch unbedingt sagen möchte, weil du auch gerade gesagt hast, so du kennst auch viele Frauen, die das machen, und es wird mehr. Und ich denke, dass das einfach in der Stadt in den letzten 10 Jahren auch wirklich viel passiert ist. Oder ich finde, das war so eine ganz langsame Bewegung, aber sie war da. Also jetzt nach 10 Jahren kann ich echt sagen, es hat sich in 10 Jahren was bewegt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es in den letzten 10 Jahren nicht deshalb irgendwie mehr Frauen geworden sind, die hier in der Stadt irgendwie auflegen und sichtbar auflegen. Also ich glaube, das ist kein Zufall, sondern weil einfach über die ganzen Jahre Einzelpersonen und Projekte und Initiativen immer wieder das Thema auf den Tisch gebracht haben, zumindest in unserer Szene. So, und es wäre natürlich schön, wenn das noch weiter hinausschwappt. Und ich denke auch, dass irgendwie zum Beispiel das Statement von Mixmap und Kasse Mosse diese Woche da irgendwie sehr wichtig war, das eben aus unserer Szene ein bisschen rauszunehmen und eben auf sowas wie die Audio Invasion auch zu übertragen. Also ich denke, es ist kein Zufall, dass es heute einfach mehr Frauen gibt und wahrscheinlich die 20-jährigen Mädels heute nicht mehr sagen, wow, da ist eine Frau, so wie ich es damals gemacht habe. Also das ist wichtig. Du sagst, es gibt definitiv mehr Frauen und das Thema kommt öfter auf den Tisch als vorher, weil wir sind ja nicht alle seit 10 Jahren Ich weiß nicht, ob DJ. Das Thema jetzt öfter auf den Tisch kommt als vor 5 Jahren, aber ich denke, es war einfach über die 10 Jahre hinweg, gab es immer wieder Leute, Initiativen, die da was dran gemacht haben. Also angefangen Propellers, Caramba, Homo Electric war ganz, ganz wichtig. Dann hier irgendwie von Riesenprojekten wie Amplify oder Do It Herself, die ganzen Workshops und der Proberaum und das, man hatte wahrscheinlich, wenn man in so einem Projekt steckte, hatte man wahrscheinlich das Gefühl, es bringt da gar nichts, vielleicht teilweise, keine Ahnung, aber ich würde sagen, die ich irgendwie wirklich das seit 10 Jahren beobachte, es hat sich was getan und es ist kein Zufall, dass wir jetzt irgendwie mehr sind und dass die Booker heutzutage eine größere Auswahl haben als ja, vor 10 Jahren. Und deshalb auch wiederum bin ich halt also Fan davon, das wirklich auch aktiv zu pushen mit Workshops, mit ja, einfach, dass es bei Bookern auf dem Schirm ist. Weil ich denke, dass sich das gegenseitig dann doch eben immer wieder inspiriert. Und es vielleicht dadurch für dich vielleicht auch ein bisschen leichter war, weiß ich nicht, weil es nicht so ungewöhnlich war, als Frau das zu machen. Keine Ahnung. Kann ich auch nicht beurteilen. Ich würde die Frage auch gerne nochmal stellen, was sich denn ändern müsste, wie man die Sichtbarkeit von Frauen, die es ja offensichtlich gibt, irgendwie entgegenwirken kann. Also, dass wir langsam mal zu einem Lösungsansatz kommen, die es ja auch teilweise schon gibt. Ja, bitte. Also, ich würde sagen, dass man das strukturelle Problem gesamtgesellschaftlich lösen müsste und dann kann man es auch in der Musikszene lösen. Und ich würde da ehrlich gesagt, also ich würde ein bisschen anknüpfen an Maria und an Anja. Ich finde, dass Anja recht hat. Ich finde auch, dass sich in den 10 Jahren, in den letzten 10 Jahren total viel verändert hat und ich finde auch, dass Propellers, Homo Electric, Do It Herself und auch das Coney Island mit dem Proberaum und so weiter, da einen großen Anteil dran haben. Ich würde trotzdem gerne so ein bisschen Szenekritik auch machen, ehrlich gesagt, und sagen, ich finde nicht, dass alles super ist, also auch nicht in der Blase. Und zu der Frauenquote, die du so ein bisschen angesprochen hast, Maria, ich würde mir auch wünschen, dass es total selbstverständlich ist, dass wir alle gebucht werden, weil Leute finden, die Frau macht coole Musik und gar nicht sagen, die Frau macht coole Musik, sondern hey, DJ XY macht coole Musik, dass es sozusagen egal ist, was wir für ein Geschlecht haben. Aber da wir davon, also meiner Einschätzung nach, noch echt ganz schön weit entfernt sind, würde ich sagen, Frauenquote, da müssen wir leider durch. Und obwohl ich auch nicht finde, dass das sinnvollste Instrument ist und ich finde, das führt auch zu so Beleidigungen mitunter, wenn es so Anfragen vor allem an so Female-Netzwerke gibt, die so sind wie, hey, für unsere Party, da brauchen wir echt noch jemanden und das muss eine Frau sein, fällt euch nicht irgendjemand ein? Und man ist so wie, eigentlich habe ich jetzt schon keinen Bock mehr auf eure Veranstaltung aufzulegen. Aber ich fürchte, im Moment bleibt uns nicht so viel anderes übrig. Und eigentlich habe ich, ehrlich gesagt, nicht so ein richtig gutes Rezept, außer vielleicht müssen wir noch ein paar Jahre durch die Frauenquote durch und vielleicht ist es dann selbstverständlich, dass wir als Frauen auf der Bühne sind. Ich würde mal bei der Quote gleich ansetzen, weil ich gerade so in meinem Kopf durchgespielt habe, wie meine nächsten Veranstaltungen aussehen müssten oder würden, wenn ich eine Quote zu beachten hätte und bei jeder Veranstaltung mindestens eine Frau am Start sein müsste, müsste ich jetzt die nächsten 3 Dancehall-Veranstaltungen, glaube ich, absagen. Und bei den nächsten 5 Drum-Bass-Veranstaltungen würde das exakt gleiche Line-Up oder zumindest die exakt gleiche DJ vorne am Pult stehen. Also für mich gibt es da tatsächlich noch andere Probleme zu überwinden als das Booking, weil so blöd wie das klingt, aber man kann nur booken, was da ist. Und es gibt da tatsächlich halt immer noch Genres, wo ich weiß, dass das für alle immer die geile Ausrede ist, die keiner mehr hören will. Es gibt keine Frauen. Es gibt natürlich in jedem Genre Frauen, das ist mir völlig bewusst. Und mir ist auch bewusst, dass die teilweise nicht so sichtbar sind. Ein Problem, das du ja auch schon angesprochen hast, das ist völlig richtig. Aber wenn ich es jetzt gerade mal, weil wir uns ja hier auch in einem sehr lokalen Rahmen bewegen, beziehungsweise die Veranstaltung auf einen sehr lokalen Bezug hat, würde es mir tatsächlich sehr schwer fallen, eben die Veranstaltungen, die ich ausrichte, immer nach dieser Quote sozusagen auszurichten und die zu berücksichtigen, weil es da eben gerade so in der Break-Szene noch sehr wenig Frauen gibt, die aktiv sind. Nachfrage? wie oder informierst du dich oder suchst du aktiv nach Frauen oder nimmst du das so hin? Also ich sag mal, jetzt in dem Monat, in dem ich das schon mache. Das ist auch Welpenschutz. Ja, ja, ja, nee, ich will das gar nicht, ich will mich hier gar nicht irgendwie rausreden oder sowas, aber natürlich, ich habe ja am Anfang gesagt, ne, dass es eben mein Anspruch ist, Frauen verstärkt auch bei uns auf die Bühne zu bringen und darauf zu achten, und dann bleibt mir am Ende nichts anderes übrig, als meinen Job gut zu machen und zu suchen und mich zu informieren. Und dann eben auch verstärkt nach Frauen und halt Netzwerke, die es gibt, zu durchkämmen, weil die tatsächlich auch ein gutes Hilfsmittel für Booker oder für Bookerinnen sind, auf Frauen aufmerksam zu werden. Ich glaube aber, wenn ich da nochmal einhaken darf, ohne dass ich hier irgendjemand aus dem Konzept bringe, ich glaube aber manchmal auch, man muss halt graben. Und man muss vielleicht manchmal auch, aber auch echt tief graben. Und ich glaube nämlich, dass es verdammt viele Frauen da draußen gibt, auch in unserer Stadt, die übelst viel Ahnung von Musik haben, die übelst coolen Musikgeschmack haben, die übelst gut Musik vielleicht zusammenstellen könnten, aber die vielleicht auch denen einfach das eigene Selbstbewusstsein auch fehlt, um irgendwie zu sagen, ich werde jetzt DJ, ich mache jetzt so einen Kurs oder bringe mir das selber bei. Weil sie vielleicht eben einfach nicht auf die Idee kommen. Weil sie irgendwie selber unbewusst vielleicht dann doch denken, DJ, das ist ein Junge. Und Tina, ich finde nämlich zum Beispiel, dass du und Ina dafür ein gutes Beispiel seid. Das habe ich euch auch schon mal gesagt. Und da fängt es für mich schon an. Also ich meine, ihr definiert euch nicht wirklich als DJs oder noch nicht, aber ich denke zum Beispiel, dass man euch auch buchen könnte. Danke. Okay, lustigerweise hat es letztens sogar die Reggae- und Dancehall-Riege in Leipzig beim Plugged-Up geschafft, ein komplett weibliches Line-Up zu fahren, ohne dass da jemand auf den Tisch gehauen hat. Und es ist einfach so passiert. Als kurze Anmerkung. Ja, wollen wir noch weiter über die Quote reden, die gerne so hitzig diskutiert wird? ansonsten würde ich vielleicht noch mal zum Conner Island oder zu, ich bin ja nun auch in dieser G-Edit, Girls-Edit Crew, und die bestreite ich auch nicht alleine. Uns ging es sehr auf den Keks, dass wir immer als Frauen gebucht werden und auch mitbekommen haben, dass wir gebucht worden, weil wir Frauen sind und dort auch die offensichtlichen Fehlbuchungen auch sehr oft zustande kamen, die Maria eben schon angesprochen hatte. Und das war dann noch der Punkt, wo wir reagiert haben. Also wir haben angefangen, diese 1x1-DJ-Workshops hier zu geben, dass wir nicht mehr alleine sind, die sich zumindest bei Discos oder so im Pop-Business ziemlich ausgezahlt haben. Des Weiteren haben wir einen DJ-Proberaum ins Leben gerufen, wo ich jetzt euch auch alle mal einladen würde, den mal in Augenschein zu nehmen, denn nach der Diskussion feiern wir noch ein Jahr DJ-Proberaum im Conner Island. Ja, also wer Lust hat, kann dann mal hochgucken. Ansonsten würde ich jetzt noch mal meine Referenten fragen, ob ihr noch etwas hinzufügen wollt. Denn wir sind jetzt doch schon fast bei einer Stunde gelandet. Ob ihr was vergessen habt, sonst würde ich die Diskussion fürs Publikum öffnen, für Nachfragen. Und man merkt ja auch schon, es wird ein bisschen unruhig. Stühle sind unbequem. Gern. Ja, erstmal vielen lieben Dank. Übelst schön, dass es heute so eine Veranstaltung mal dazu gab. Ich hätte noch eine Frage an Anja, weil von dir persönlich weiß ich, dass du auch einen Sohn hast. Und welche Rolle spielt das eigentlich? Also sozusagen die Rolle der Mutter noch als, also ich weiß, dass du auch gebucht wirst. Und gibt es da beispielsweise irgendwie auch Besonderheiten, die wahrgenommen werden, wenn man gebucht wird? Oder? Das ist total lustig, dass du das jetzt fragst, weil ich habe jetzt gerade selbst tatsächlich in der letzten halben Minute überlegt, ob ich jetzt dazu noch was sage. Aber so richtig beantworten kann ich das nicht, weil das, glaube ich, einfach immer ganz persönlich darauf ankommt, in was für Verhältnissen man irgendwie zusammen ein Kind hat. Also ich kann für mich schon sagen, dass ich irgendwann weniger aufgelegt habe und weniger ausgegangen bin und einfach weniger genetzwerkt habe, weil einfach mein Sohn ja einfach viel mehr Zeit in meinem Leben eingenommen hat. Das hat, also ich denke, das geht hoffentlich allen Leuten so, die Kinder bekommen. Ich hoffe auch den Männern, die Väter werden. Also denen sollte das, glaube ich, auch so gehen, oder das geht sicher auch vielen so, dass dann einfach andere Dinge wichtiger werden als das Auflegen oder die Musik. Aber in meinem speziellen Fall war es schon so, dass über etliche Jahre ich einfach ja, mehr oder weniger alleinerziehend war und das einfach auch deshalb war, weil, glaube ich, die gesamtgesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse immer noch so sind, dass wenn sich irgendwie zwei Menschen, die ein Kind zusammen haben, trennen, dass dann eben doch automatischer irgendwie die Frau sich mehr kümmert. Das ist, ändert sich auch und ich bin mir sicher oder weiß, dass es auch unter euch Leute gibt, die Kinder haben, die männlich, also die Väter sind, die das von sich aus anders betreiben. Aber wenn es denn so ist, ist es ja dann doch... Sind es dann doch eher die Mütter, die mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und dadurch vielleicht weniger ihre anderen Hobbys pflegen können? Und ich denke, dahingehend kann das schon einen Einfluss haben, aber ansonsten hoffe ich natürlich, dass es doch mehr bei mir persönlich so ist und ansonsten auch männliche DJs, wenn sie ein Kind kriegen, vielleicht auch weniger Zeit damit verbringen. Keine Ahnung. Ich, ja, so. Weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet hat, aber... Hat sie, auf jeden, danke. Aber ich habe auch daran gedacht, also das hatten wir irgendwie heute schon kurz als Thema, es wäre auch einfach Babysitter bezahlen, sorry, also wenn das halt möglich wäre, so für die Leute, die Booking machen, keine Ahnung. Das war jetzt nur so eine Überlegung. Ja, ich habe auch schon mal gefragt, ob es hier irgendwie im Island dann mal irgendwie ein Kinderprogramm gibt oder so, aber ja, da sind einfach auch die... Also das fängt schon damit an, dass wenn man irgendwie ein Kind im Nebenraum schlafen hat, dass man dann natürlich irgendwie nicht mehr abends irgendwie voll irgendwie seine Decks auf volle Lautstärke irgendwie anschließt und ja, ist ja. Aber es wäre eine coole Idee, dass wenn man eine Frau bucht und die sagt, ich kann nicht, dann muss ich mich um mein Kind kümmern, wenn man dann vielleicht sagen würde, hey, ich bezahle dir noch einen Babysitter, aber ich bin keine Bookerin, die das bezahlen muss. Ich schreibe es auf die To-Do-Liste. Plus, plus, plus, plus. Plus, genau. Ich würde gerne wissen, ob ihr das so einschätzt, dass sich viele Männer in der Szene und in erster Linie auch Booker, weil das Booking schon in, zumindest in der Stadt und wahrscheinlich auch in Berlin und im Umfeld, was für euch wichtig ist, immer noch größtenteils männlich besetzt ist. Ob ihr das Gefühl habt, dass Männer sich darauf ausruhen, dass es Frauen gibt, die aktiv in dem Bereich sind und dass, wenn es darum geht, Frauen zu finden, die irgendwie noch auflegen können, dass ihr dann in erster Linie gefragt werdet und dass man nicht von selbst Empowerment-Projekte oder sowas ins Leben ruft, sondern dass es schon an der Stelle immer an den Frauen hängt, die das selbst auch machen wollen. Und eine zweite Frage wäre, Entschuldigung, also ich habe vor einer Weile einen Artikel gelesen von so einer DJ in Berlin, die sich irgendwie nach scheiß Vorfällen bei ihren Gigs dazu entschieden hat, ihre Haare kurz zu schneiden und immer noch mit Mütze aufzulegen. Ihr nickt schon also. Dass man dazu neigt, als Frau bestimmten Vorurteilen noch mehr zu entgehen, abseits von Technik und Tasche schleppen, indem man vielleicht eher eine männliche Ästhetik und Verhaltensweise an den Tag legt, um noch weniger als Frau wahrgenommen zu werden in einem Bereich, wo man als Frau eh schon raussticht. Ich würde mal die erste Frage versuchen zu beantworten, weil ich auch sehr oft gefragt werde, ob ich noch eine Idee habe. Ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil ich das den Leuten auch immer anbiete und ich biete lieber an, dann fragt doch mal nach. Wir haben da so ein Netzwerk oder so eine kleine Datenbank, also eine Idee hat man irgendwo immer. Aber es bringt mich jetzt auch ganz schön zum Nachdenken, wenn du sagst, dass sich die Booker da vielleicht drauf ausruhen, weil das war tatsächlich ein Gedanke, den ich noch nie hatte. Also in dem Maße. Mein Gedanke dabei war eher so ein Friedensschaffender. Okay, bevor ich jetzt hier auf den Tisch hauen muss und wieder konstatieren muss, dass ihr wieder keine Frau habt bei 10 DJs am Abend, sage ich doch lieber, dann frag doch mal nach. So. Meine Antwort da drauf. Wie ich das handhabe. Naja, also ob sich jetzt die männlichen Booker darauf ausruhen, das möchte ich nicht beurteilen. Aber ich finde schon, es ist ja nicht unbezeichnend, dass, oder zumindest soweit ich weiß, die Projekte und die Personen und die Initiativen, die das so vorangetrieben haben, die ich vorhin ja auch so ein bisschen aufgezählt habe, wo ich übrigens Never Trust Cockrock total vergessen habe, was, glaube ich, so am aktuellsten oder ja, für Leipzig einfach die Datenbank im Moment ist. Das waren ja dann doch eigentlich immer Frauen oder das Homo Electric Kollektiv, das eben einfach sowieso schon das Thema Geschlecht sehr sich immer irgendwie bewusst vertreten und angenommen hat. Aber es, ja, es ist schon so, dass eben das so ein bisschen dann an den weiblichen oder eben, keine Ahnung, homosexuell konnotierten Szenen irgendwie hängen bleibt, das zu pushen. Das ist natürlich schade. Und ich fände es natürlich schön, wenn es noch mehr Männer gibt, die das mitpushen. Und ich denke, nach allem, was ich weiß, dass es eben jetzt das IFZ noch gibt, wo auch ganz bewusst das Thema eben mit auf der Agenda steht, dann gibt es natürlich sicher auch etliche Jungs, die das, also es waren ja bestimmt nicht nur die weiblichen Teilnehmerinnen des IFZ-Gründungskollektivs, die das auf die Agenda gesetzt haben, schätze ich mal. Aber ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Kann ich gleich noch was dazu sagen, wenn es ums IFZ geht. Ich fand, als ich diese Booking-Gruppe gegründet hat, gab es eine recht heftige Unterstellung, die mich persönlich auch so ein bisschen betroffen gemacht hat. Und zwar, dass es nicht cool ist, dass nur Männer in der Booking-Gruppe sind, weil die doch, da sie Männer sind, das Booking von Frauen vernachlässigen würden. Und das fand ich wirklich heftig, weil es ganz und gar nicht so ist. Also es wurde halt, also es ging gar nicht um die konkreten Personen und ob man die jetzt kennt und weiß, wie die drauf sind, sondern nur grundsätzlich, dass, weil es Männer sind, buchen die keine Frauen. Und dem ist glücklicherweise nicht so. Alle drei weiteren Männer sind ziemlich hinterher und setzen sich da eigentlich ziemlich viel mit auseinander, aber viel läuft auch, wie das Nele schon auch erzählt hat, über Fragen. Also es werden dann irgendwie meistens die bekannten Netzwerke gefragt, so, hey, okay, wir machen die und die Party in dem Stil, habt ihr noch eine Idee für eine Frau? Und es ist auch in dem jetzt Techno-Bereich auch schon so, dass es sich immer wieder, also wenn ich jetzt das Booking über die Monate betrachte, was wir so betrieben haben, gerade wenn es sich um bezahlbare Acts handelt, was glaube ich auch nochmal so eine Komponente ist, viel dann auch wiederholt und das ist halt schwierig. Das ist zum Beispiel, was uns auch aufgefallen ist, wenn ich jetzt wirklich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, am Freitag ist eine Veranstaltung bei uns, die wirklich zu 90% aus Frauen besteht. Die ist mehr oder weniger extern, also die ist jetzt nicht von der IFZ-internen Booking-Gruppe organisiert. Und es gab dann tatsächlich schon die Bemerkung von uns, dass es zwar irgendwie cool ist, aber dass es halt die Frauen sind, die wir halt irgendwie über die nächsten Monate halt auch gebucht hätten. Und ja, was macht man dann? Das sind die Frauen, die im Umfeld irgendwie greifbar wären. Und die sind jetzt, spielen alle auf der einen Party. Ja, scheiße, jetzt kannst du die halt nächsten Monat nicht schon wieder spielen lassen. Also da wird man halt irgendwie schon nochmal vor neue Problematiken gestellt. Und ja, das ist auch teilweise, also es ist unangenehm, aber es ist ein Bequemlichkeitsding, dann halt auch wirklich immer nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, auch dann ja so Female Pressure zu bedienen. Also das machen wir auf jeden Fall, aber es ist halt auf jeden Fall einfacher, wenn sich das schon so ein bisschen durch das Netzwerk anbietet. Hier gibt es zwei Meldungen. Nee? Kann ich kurz was sagen? Ich verstehe überhaupt nicht, warum das ein Problem ist, wenn Frauen in einem Abstand von 4 Wochen auflegen, weil es gibt so viele Jungs in Leipzig, die an einem Wochenende zweimal auflegen, die zweimal in derselben Nacht auflegen und von einem Gig zum anderen laufen. Mir ist das Problem, warum das schwierig ist, wenn die alle an der Veranstaltung, bei der Veranstaltung auflegen, mir ist das nur so halb klar. Kann ich noch was sagen darauf? Ja, ja. Also definitiv, wie gesagt, also ich meine auch, es ist auf jeden Fall eine total coole Sache, weil auch so wie es dieses Veranstaltungskollektiv rückgemeldet hat, war das gar nicht so bewusst, sondern es waren einfach Leute aus ihrem Umfeld und das waren dann plötzlich zum Großteil Frauen und das finde ich halt super cool, wenn es nicht mal intendiert ist. Nur, also ich finde, dass die Gefahr von einer Art positivem Sexismus da auch ziemlich nahe liegt, wenn du nämlich im Grunde anfängst, also wir nehmen jetzt einen weiblichen DJ und sagen, okay, wenn wir jetzt unsere Quote aufrechterhalten wollen und wir auf das Netzwerk zurückgreifen, spielt die Frau jetzt schon wieder einen Monat später die gleiche Frau, weil die Anzahl einfach nicht so hoch ist, dann fällt das wieder besonders ins Gewicht. Und das finde ich halt auch schwierig. Ich würde auch noch mal kurz auf die Fragen eingehen. Also für mich ist dieses Zurückgreifen auf vorhandene Netzwerke von männlichen Bookern und wäre für mich in meiner Betrachtung eigentlich mehr so ein erster Schritt, den ich eigentlich als solchen schon mal gut finde, weil das zumindest zeigt, dass darauf Wert gelegt wird oder dass darauf geachtet wird. Denke aber auch, dass es halt dabei irgendwie dann nicht bleiben kann, sondern dass wenn man auf dieses Thema achtet und eben sich am Anfang nicht weiter zu helfen weiß, als okay, ich frage einfach jemanden anders, finde ich das absolut legitim, aber denke halt auch, dass es dann nicht für immer dabei bleiben sollte, dass man schon auch irgendwann mal die Augen weit genug aufkriegen sollte, um selber damit Ideen ranzukommen. Und auf die zweite Frage hast du ja jetzt, glaube ich, noch keine Antwort bekommen und ich bin da vielleicht auch nicht die Richtige, um die zu beantworten, weil ich jetzt natürlich nicht so auf dem Präsentierteller bei irgendwie Veranstaltungen stehe, wie man das jetzt vielleicht als DJ ist. Aber ich kann das absolut verneinen. Also ich würde nicht von mir behaupten, dass ich mich irgendwie anders kleide oder anders äußerlich auftrete, um als Frau nicht aufzufallen, sondern ich trage trotzdem weiter mein Bling-Bling und meinen Nagellack und meine Röckchen und habe da auch kein Problem damit. Auch wenn man es heute nicht so sieht. Mir geht's so. Mir ging es auch schon öfter so, dass es, also ist mir ja dann auch erst im Nachhinein so ein bisschen aufgefallen, dass ich aufgrund von gewissen Vorkommnissen mir dann irgendwann dachte, okay, fuck, ich ziehe heute schwarz an. So einfach, dass ich unauffälliger wirke hinterm DJ-Pult, einfach nur, damit ich danach nicht fünf Typen am Arsch kleben habe. Ja, ich würde sagen, es ist schon ein bisschen besser geworden bei mir, also was auch viel mit mir persönlich zu tun hätte, einfach so auf dem Präsentierteller zu stehen, aber mir ist es aufgefallen, dass es mir öfters so ging. Hallo, also ich hätte jetzt nochmal eine Frage zu dieser Quote, würde ich gerne nochmal zurückgehen. Das ist mich nicht einfach so gegessen, einerseits nochmal um Sabrina einzugehen, die jetzt irgendwie auch ein bisschen eingelassen wurde mit dem Statement. Und vielleicht auch nochmal hier die Frage danach, das wird die ganze Zeit problematisiert, okay, Frauen sind nicht sichtbar, Frauen, es gibt sie, aber sind nicht da. Kann denn die Quote die Lösung sein? Also ich meine, weder in der Tille, noch Radio Blau, noch im IFZ, noch im Island gibt es die Quote. Was macht euch sicher, dass das nicht die Lösung ist? Ich würde das ja auch sagen, also ich bin Fan von der Quote, solange wir kein selbstverständliches, ausgeglichenes Booking in so Clubs haben. Also insofern, ich bin dafür, solange die Verhältnisse nicht so sind, wie ich sie mir wünsche. Und also nebenbei, genau, das fällt mir noch ein, das ist so ein bisschen auch eine Antwort vielleicht auf Frankas Frage. Ich glaube ja, dass Leute in der Distille wirklich überhaupt nicht darüber nachdenken. Also wenn man sich anguckt, wer bei denen so Residence ist, das sind nur Boys, da spielen immer nur Boys, zumindest bei diesen elektronischen Veranstaltungen. Und ich glaube gar nicht, dass die denken, nee, das machen schon die Frauen, also die weiblichen Bookerinnen, die dann so weibliche Künstlerinnen buchen, sondern das ist irgendwie nicht in deren Kopf. Die haben so ihre Kumpels und laden halt immer ihre Kumpels ein und das... Die Netzwerken im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist so ein dicht geflochtenes Netzwerk, da kommt man irgendwie nicht rein. Da kann man auch Mails hinschicken und sagen, hier, guckt mal, ich habe hier ein schönes Set gemacht, finde ich, hört es doch mal an, ladet mich doch mal ein. Da passiert nichts, das ist nicht so in deren Kopf. Man ist halt nicht so ein Kumpel von denen und deswegen wird man da auch nicht eingeladen. Wir sind ja jetzt Kumpels. Na, ich denke auch, also ich glaube, vielleicht wiederhole ich mich jetzt auch, aber ich denke auch, dass so eine Art Quote Also ihr sagt jetzt, es gibt weder im IFZ noch in der Tille noch im Coney Island eine Quote, aber ich habe schon das Gefühl, dass eben IFZ und Coney Island das bewusster umsetzen als anderswo. Sicher auch noch kleinere Crews, die irgendwie hier und da irgendwie sowas machen, Veranstaltungen buchen. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie nur auf die zwei, aber wenn wir jetzt schon von Clubs reden. Und ich denke, dass diese Art von, ob wir es jetzt Quote nennen oder also wirklich aktiv umgesetztes Bewusstsein, ich denke, dass es eben was bringt, weil es ein bisschen normaler macht, dass da Frauen vorne stehen und weil diese Normalität wiederum mehr Frauen animiert, es selber zu machen. Also das ist meine Antwort darauf, warum ich denke, dass so eine Art Quote, ob nun bewusst oder unbewusst, trotzdem wichtig ist. Also ich weiß es nicht. Ne? Die Frage, ob eine Quote was besser machen kann, kann man natürlich fair beantworten, wenn sie nirgends umgesetzt wird. Also da hast du schon ganz recht. Allerdings ist für mich so eine Quote und so eine Ritualisierung, denke ich, kann man auch ein Stück weit zu einer Methode machen, auf der man sich auch sehr, sehr gut ausruhen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, okay, ich muss bei allen meinen kommenden Veranstaltungen irgendwie eine Frau mit am Start haben. Gut, dann mache ich mir jetzt eine Liste mit allen Frauen, die da in Frage kommen und dann buche ich die im Rotationsprinzip die nächsten Jahre durch. Also das kann natürlich nicht der Anspruch sein, aber ich denke, dass eben so ein Instrument und so eine feste, so eine strikte Ritualisierung da eben auch so ein Schlupfloch werden kann, auf dem man sich da ausruht. Ich denke, dass da ein persönlicher Anspruch, ein cooles musikalisches Line-up mit Frauen zu haben, also diesen Anspruch zu haben, mir persönlich, für mich da hilfreicher ist, als zu sagen, okay, ab jetzt bei jeder Veranstaltung Frauen. Dazu mal ganz kurz ein Beispiel aus Berlin, aus dem Blank. Da ist es ja zum Beispiel so, dass bei jeder Veranstaltung mindestens eine Frau spielen muss. Und das hat sich jetzt in den nächsten Jahren, also finde ich zum Beispiel so in den letzten Jahren dazu entwickelt, dass es einfach auch was daraus entstanden ist. Also es ist quasi eine statische Quote genommen worden. Okay, es gibt einen Muss, die muss gebracht werden. Und darüber hinaus haben sich halt ganz viele Leute halt etabliert und auch über die Jahre etabliert. Und ich finde, glaube ich, wenn man mit so einer Quote anfängt, dann kann daraus halt noch viel mehr entstehen. Und wir haben vorhin von einer Entwicklung von 10 Jahren gesprochen. Ich meine, das ist extrem wenig, was in 10 Jahren passiert ist. Und das ist ja also genau das, was halt geändert werden sollte. Wie kann man solche Entwicklungen halt schneller voranbringen? Und ich finde, also meine Meinung ist halt, dass eine Quote von einer Frau, wenn es 8, 9, 10 DJs am Abend sind, dass das erfüllbar ist. Und zumal ich jetzt auch dir noch gerade eben dir auch sagen wollte, deine Liste, ja, die du dir machen würdest, um sie dann die nächsten, sagen wir mal, 2 Jahre durchzumachen, weil ich denke, auf so viele Leute kommst du sicher. Die Liste wird ja dann jeden Monat länger. Nach meiner Theorie, dass mit jedem Mal, dass irgendwo vorne Frauen stehen und mit jedem Mal, wie du aktiv nach Frauen suchst, jedes Mal, wo du aktiv irgendwelche anderen Mädels ansprichst, die du kennst, die irgendwie Ahnung und Bock auf Musik haben, jedes Mal, wenn du das machst, wird deine Liste länger. Also ich glaube zum Beispiel auch das Homo Electric, also ihr könnt mich jetzt berichtigen, die hier im Publikum sind, ich glaube, da gab es auch ganz klar irgendwie die Ansage, jeden Abend, die wir eine Party machen, sind irgendwie also bestimmt vielleicht 50% sogar Frauen. Und wenn ich mich an die allerersten Homo Electric Partys erinnere, ja, wo irgendwie die Frauen aus dem Umfeld aufgelegt haben, die konnten natürlich erstmal nicht mixen, die haben das zum ersten Mal gemacht. Aber trotzdem sind daraus irgendwie eine Menge cooler Female DJs entstanden. Obwohl sie es da irgendwie zum ersten Mal gemacht haben, wo sie wirklich da in dem Keller irgendwie hinter die Plattenteller geschoben wurden oder sich selber dahin geschoben haben. Aber in dem Moment ist das dann ja auch erst passiert, wo gesagt wurde, wir machen das so. Jetzt lachen manche, vielleicht erzähle ich Quatsch, keine Ahnung. Da meldet sich jemand, noch jemand. Ich würde da gerne nochmal anschließen, weil es einen Komplex gibt, der kam jetzt zwischendrin immer mal zur Sprache. Ist es nicht so, dass sich das Problem auch noch mal viel stärker deswegen stellt, weil sich die Szene in Leipzig extrem professionalisiert? Also diese Clubs, die entstehen ja nicht nur, also sie entstehen aus Freude und Leidenschaft an der Musik und weil die Leute Bock haben, sowas zu machen. Andere Clubs gibt es aus denselben Gründen schon viel länger. All diese Clubs müssen sich tragen. All diese Clubs ziehen einen bestimmten Stamm an Leuten, Männer und Frauen, die irgendwann finden, von sowas kann man auch sozusagen mit in unterschiedlichem Maße leben. DJ, egal ob Mann oder Frau, ist garantiert einer der irgendwie Zukunftsberufe der letzten 10 Jahre. Zumindest haben sich garantiert vor 10 Jahren noch nicht so viele Leute gedacht, ach, das könnte ich doch eigentlich machen, ich habe ja viele Platten und so. Und hat das nicht total viel damit zu tun, dass man, sobald sich ein Feld professionalisiert, auch nochmal ganz andere Sachen nötig werden? Also Netzwerken wurde mehrfach gesagt, dann ist es nötig, dass man bestimmte Leute ganz gut kennt, dass man eben, also dass man viel stärker nochmal sichtbar ist. In dem Rahmen, wo Sachen noch auf sozusagen so einem Solidaritätsprinzip, einer gewissen insularen Existenz beruhen, das funktioniert viel einfacher, aber mach das mal, wenn sozusagen 10 Leute alle finden, sie hätten eigentlich auch gerne eine ordentliche Gage und sie am besten auch irgendwie 2-3-4 Mal im Monat oder 2-3 Mal, sodass man irgendwie sich ein so Hartz-IV-Gehalt nebenbei verdienen kann und vielleicht irgendwann mal mehr. Und ist das nicht ein Prozess, der das ganze Problem nochmal viel stärker zur Geltung bringt? Ja, auf jeden Fall. Da geht es dann halt einfach an die Booking-Agenturen. Also das wäre dann der nächste Schritt, die ja auch also weitgehend männlich besetzt sind. Also dann ist wieder dieses Kumpelprinzip da mit drin. Des Weiteren ist es halt wieder ein gesellschaftliches Problem einfach für Frauen, die zukunftssichere Denken, das klingt jetzt so doof und auch so belastet, einfach. Ich glaube, es ist schwerer für Frauen, professionelle DJs zu werden. Einfach, es hat die unterschiedlichsten Gründe, sei es nun halt ein Kind oder Studium nebenbei. Es ist schwierig. Ja, und die Booking-Agenturen. Mir fällt gerade keine Frau ein, außer Resom, die in Berlin wohnt. Bitte. Also wir haben eine Quote von 2 Frauen pro Veranstaltung und diskutiert, wie man das dann möglichst, in Chemnitz gibt es noch nicht, genau, also ist in der Entstehung und wir haben diskutiert, wie man das dann möglichst an die Künstlerinnen heranbringt, dass ich sie jetzt zwar buche, weil ich ihren musikalischen Output gut und passend finde, aber auch, weil sie eine Frau ist, was halt irgendwie Bestandteil ist und weil Netzwerke halt nicht zu gleichen Teilen aus Frauen bestehen, auf die man zurückgreift. Und wie man das jetzt möglichst formuliert, ohne dass halt beleidigende Momente entstehen oder es zu Missverständnissen kommt oder das Selbstbewusstsein angegriffen wird der jeweiligen Person. Ja. War das jetzt eine Frage oder eher ein Statement? Kannst du nochmal wiederholen? Also wir haben uns überlegt oder darüber diskutiert, wie man das formuliert an die Künstlerin, dass das jetzt eine Buchung ist, die natürlich aufgrund der musikalischen Qualität ihrer Arbeit beruft, aber auch, weil wir gerne Frauen dabei hätten. So. Also ich persönlich würde sagen, sag doch einfach nicht, dass den zweiten Teil, sag doch einfach hier, wir okay. sind auf dich gestoßen, weil du irgendwie ja. coole Mucke machst, kommst du irgendwie dann und dann bei uns vorbei. Weil halt viele gesagt hatten von euch, dass ihr das auch bemerkt. Also ich glaube, wenn du einfach eine ganz normale Anfrage stellst, ob jemand dann und dann für den und den Slot bei der und der Veranstaltung gerne auflegen möchte, dann fühlt sich da niemand ja. irgendwie auf den Schlips getreten. Ja. Schlips, haha. Okay, die Veranstaltung läuft jetzt schon recht lange. Ich würde jetzt noch mal ein letztes Mal fragen, ob es Fragen gibt oder Anmerkungen. Kommt noch jemand? Guten Tag. Zur Goldenen Yvonne wollte ich noch kurz sagen, du darfst nicht vergessen, dass weder Itzios noch Frofro quasi einen Künstlerstamm von 10 Leuten oder so auswählt, sondern das macht das Publikum und dann stimmt das Publikum in einer zweiten Runde ab. Das dazu, ansonsten wollte ich noch sagen, dass ich eigentlich jedem DJ raten kann, einfach aktiv zu sein. Also das geht auch ganz vielen männlichen DJs so, dass sie halt nicht auflegen können, obwohl sie es gerne würden. Aber es ist halt ganz wichtig, wirklich zu netzwerken und auch ihr als Frauen werdet von Kumpels gebucht, so. Das ist überall so, das geht auch den Männern so und es ist halt auch wichtig, zum Beispiel eigene Veranstaltungen an den Start zu bringen, selbst aktiv zu werden und sei das halt nur im Staubsauger oder so, so habe ich auch in Leipzig angefangen, einfach kleine Sachen anzufangen, wenn man gerade neu angefangen hat aufzulegen, ist es halt auch erstmal cool, in kleinen Läden anzufangen, von einem geringen Publikum erstmal Erfahrung zu sammeln, weiterzugehen und neue Leute kennenzulernen, andere DJs einzuladen, einfach das Netzwerk auszubauen und ich finde, das geht euch genauso wie vielen anderen männlichen DJs genauso und ich wehre mich eigentlich auch gegen eine Quote, weil das ist dann halt wirklich das, was ihr eigentlich nicht wollt. Ihr wollt nicht als die Quotenfrau gebucht werden, sondern wegen eurer Musikalität und ich kenne jetzt nur die Musik von Nede und von Porpoise, aber ihr habt euch nicht zu verstecken und steht halt für das ein, was er tut und macht das musikalisch. Und ich denke, auch Nele hat in den letzten Monaten und Jahren immer mehr DJ-Gigs bekommen, weil du einfach auch hingegangen bist und hast halt dein eigenes Ding gemacht. So. Und deswegen wurdest du gebucht und weil die Leute das halt cool fanden, was du gemacht hast, musikalisch und weil du aktiv warst. Ja, aber auch mit ziemlich viel, wie sagt man denn? Leicht war es nicht. Also ich finde das total spannend, dass du jetzt praktisch hier noch mit so auftrittst, weil das Argument habe ich auch schon oft gehört. Ja, ihr müsst euch doch einfach nur mehr anstrengen. Und mehr auf die Leute zugehen. Das kann sein, dass das stimmt, aber das ist es nicht alleine. Also es liegt nicht daran, dass Frauen weniger aktiv Musik betreiben und deshalb weniger hinter DJ-Pulten stehen. Also es hat sicher viel mit Selbstbewusstsein zu tun, aber warum ist denn das Selbstbewusstsein von einem Mädel, das sich für Musik interessiert, weniger gering, um anzufangen, die Plattenteller an die Hand zu nehmen, als bei einem Mann? Also da fängt es sicher an, aber das hat ja auch seine Gründe. Ich denke schon, dass es halt ätzend ist, halt ständig dumme Sprüche zu hören und so weiter. Klar, das kann ich halt auch schlecht nachvollziehen, weil nur ihr halt gewisse Sprüche hört, die höre ich halt nicht. Dennoch muss man sich als DJ sowieso immer dumme Sprüche anhören. Das ist, geht auch Männern so, egal in welcher Form. Bitte? Ja, genau, das ist richtig. Und dagegen muss man halt auf jeden Fall auch vorgehen. Das ist halt auch scheiße und das... da habe ich halt auch kein Patentrezept für, wie ihr wahrscheinlich auch nicht so, aber ich denke, das ist halt das gesellschaftliche Problem, was halt vorhin schon angesprochen worden ist. Und aber dennoch bin ich halt schon der Meinung so, wenn, gerade bei dir war das halt oft so, dass wir dich auf irgendwelche Veranstaltungen eingeladen haben und du halt immer, ja nee, lass den ruhig noch länger spielen, nee, lass den ruhig noch länger spielen so. Aber also wir haben halt nie von dir verlangt, dich nicht zu präsentieren, sondern du wolltest es halt nicht so. Und wir konnten dir halt nur diese Plattform geben und du wolltest es halt nicht. Und das ist halt ein Problem, was halt sicherlich durch die Gesellschaft irgendwie sich über die Jahre auch so entwickelt hat. Aber ich wehre mich halt dagegen, dass halt gerade auch männliche Booker oder Promoter halt keinen Bock haben, Frauen zu buchen. So, das ist halt zumindest, also ich kann halt eigentlich das nur aus Breaks Richtung Dubstep, Drum Bass und so weiter beurteilen. House und Techno ist halt nochmal eine andere Sache. Aber im Drum, Bass und Dubstep ist es halt wirklich schwer, ein ausgewogenes Line-Up zu schaffen und halt auch immer eine Frau mit zu integrieren. Und in Leipzig gibt es halt wirklich 2 Frauen, von denen eigentlich nur eine wirklich aktiv ist im Drum, Bass-Bereich. Bei Dubstep gibt es halt noch ein paar mehr, aber auch nicht wirklich viele. Und es ist verdammt schwer und es ist auch eigentlich schade, dass ihr dann halt öfters auch schon bei Veranstaltungen halt aktiv auf die Promoter eingegangen seid und denen vorgeworfen habt, jetzt bucht doch mal eine Frau. So, und das ist halt eigentlich genau das Gegenteil, was ihr erreichen wollt. So, damit kommt halt dem Promoter irgendwann in den Kopf so, bei der nächsten, übernächsten Veranstaltung, okay, jetzt müsste ich noch irgendwie gucken, eine Frau reinzukriegen. So. Aber auch wenn das musikalisch gar nicht funktioniert. Und das ist halt Käse. Anderen Promotern kommt da aber auch in den Kopf, scheiße, wir müssen uns kümmern. Ja, ich habe 3 Newcomer-Wettbewerbe gemacht. Da hat sich nie eine Frau für gemeldet, nie. Was soll ich machen? Ich kann jetzt irgendwie versuchen, extra Frauen irgendwie anzuschreiben, zu pushen. Also ich habe Tina meine Plattenspieler als erstes angeboten, aber sie wollte nicht auflegen. So, ich habe auch andere Frauen gefragt, so, ob man halt irgendwie was tun kann, um sie zu unterstützen, aber es kam halt nichts zurück. Vielleicht ist es halt auch wirklich einfacher für Frauen, mit Frauen zusammen irgendwie was aufzubauen. Ich habe keine Ahnung. Ist das eine Nachfrage oder Anmerkung? Ja, ich finde es voll schwierig, irgendwie da zu sagen, die Frauen müssen sich irgendwie selber kümmern. Also klar, natürlich, jede DJ macht das auf jeden Fall so, sich kümmern. Aber es sind eben, was gerade auch angesprochen wurde, was halt für Kommentare kommen, für von mir aus auch positive Sexismen. So, ja, hier, soll ich dir mal eine Zigarette drehen? Du hast ja gerade irgendwie zu tun oder so ein Scheiß. Und dann ist es so, du kannst es einerseits als Nettigkeit auffassen, natürlich, wenn du irgendwie bereit bist, das so aufzufassen. Aber es ist einfach ein doppelter Aufwand, finde ich. Also du hast einerseits die Aufregung, mit der du zu kämpfen hast als DJ, ganz normal, egal welchen Geschlechts du bist. So. Und dann hast du aber andererseits auch, also klar, Anfragen an Frauen sind immer gut, weil du dann vielleicht auch davon ausgehst, dass das Setting stimmt und das ist einfach absolut wichtig, dass du weißt, in welchem Raum du dich bewegst. Und es ist, finde ich, absolut notwendig zu wissen, okay, wenn da irgendjemand kommt ans DJ-Pult und dich anmacht oder so, dass der dann rausfliegt oder irgendwie darauf aufmerksam gemacht wird wenigstens. Und das passiert halt häufig nicht in ganz vielen Locations. Und das finde ich halt voll krass, dann zu sagen, so ja, hier Frauen, kümmert euch drum, ihr müsst mehr pushen und so. Und es ist einfach, keine Ahnung, unglaublich anstrengend, das alles noch zu bedenken. Da sind so viele Sachen, vielleicht auch, keine Ahnung, ich will männlich sozialisierten Personen jetzt nicht vorwerfen, dass sie das nicht erleben. Das ist halt einfach oftmals so. Aber das spricht vielleicht auch diese Frage an, warum sich viele Booker nicht, oder dass sie dieses Bewusstsein nicht entwickeln, warum nicht nur Männer oder warum auch Frauen angesprochen werden sollten und auch vermehrt. Und ich muss auch sagen, ich bin da auch für eine Quote, weil das eben ja diese Gleichheit irgendwie so ein bisschen ja, forciert und halte das auch für absolut notwendig. Aber einfach, dass da auch dieses Bewusstsein ist, Frauen sind häufig oder auch vielleicht, ich sage jetzt mal nicht nur Frauen, sondern nicht zwangsläufig männlich sozialisierte Personen, sind vor andere Probleme gestellt, die zusätzlich noch zu all dem dazukommen, was Männer gerade als DJs haben, die auch da sind. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es nicht anstrengend ist, als Mann auch DJ zu sein. Absolut. Aber es kommt einfach noch viel mehr dazu und du hast einfach als Frau viel mehr Skrupel, vielleicht auch vor ein größeres Publikum aufzutreten oder vor einem Publikum, von dem du nicht weißt, so werde ich da angemacht. So, das ist einfach voll schwierig, da zu sagen, hey Frauen, jetzt mach doch mal hier, ihr seid doch diejenigen, die es betrifft. So, was soll denn das? Also das ist eine krasse Aussage, wo ich auf jeden Fall sagen würde, ja, denk mal, was das eigentlich für Probleme sind. Oder also, weiß nicht, das ist halt meine Meinung. Also, weil die goldene Yvonne gerade nochmal aufkam und mich das wirklich wütend macht, weil ich das Gefühl habe, dass diese Veranstaltung nicht verstanden wird und das Grundproblem nicht verstanden wird. Mir ist klar, was die Yvonne für ein Paul ist, dass ihr versucht, Wirklichkeit abzubilden. Aber warum fällt euch nicht auf, dass ihr, also dass genau das Problem ist? Es geht um Sichtbarkeit von Frauen. Bei euch sind die unsichtbar, weil die im Vergleich zu allen Männern, die es in der Stadt gibt, viel seltener auflegen. Ich habe mich so oft schon mit Tina angelegt, weil wir da wirklich eine unterschiedliche Herangehensweise haben. Tina findet auch, ja, aber wir zeigen doch einfach nur mit diesem Poll, was so die besten DJs in der Stadt sind und was so am besten angekommen ist. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Das geht doch überhaupt nicht darum, wie gut jemand ist bei diesem Poll, sondern es wird doch nur eine Häufigkeit abgebildet. Und die Häufigkeit ist eben so, dass Männer viel mehr auflegen als Frauen, dass die einfach sichtbarer sind. Dass die, und da kommt natürlich so ein Professionalisierungsaspekt mit dazu, dass die auch Producer sind, verhältnismäßig mehr. Und deswegen nicht nur in der Kategorie DJ tausendmal auftauchen und tausendmal mehr gebucht wurden, weil natürlich ist es so, dass jemand, der auch noch produziert, viel häufiger gebucht wird als eine Person, die jetzt nur DJ ist. Aber warum fällt dir das denn nicht auf? Warum findest du denn nicht, da stimmt irgendwas nicht sozusagen in dieser Wirklichkeit, die wir versuchen abzubilden, und es gibt da eine Ungerechtigkeit. Man könnte dem entgegenwirken, indem man sagen würde, so blöd das ist, wir machen eine Kategorie weibliche DJs, männliche DJs. Damit würde man für eine Sichtbarkeit sorgen. Und obwohl ich auch nicht finde, das ist die optimale Lösung, das wäre doch zumindest aber eine Möglichkeit, dieser Ungerechtigkeit und diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken. Und es tut mir leid, dass ich so in Fahrt komme dabei, aber es macht mich so wütend, wenn Leute, die irgendwie genau das nicht kapieren, sich dann hinstellen und sagen, ja, ihr müsst euch halt mal besser verkaufen, ihr müsst das mal irgendwie in die Hand nehmen und so Selbstmanagement machen. Das ist blöd. Also ich will das Thema Goldene Yvonne jetzt gar nicht weiter ausbauen, weil, wie gesagt, wir können uns da auch noch in anderen Rahmen noch begasen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, genau, ich wollte eigentlich dazu nur noch mal sagen, dass die Goldene Yvonne vorne und hinten nicht perfekt ist. Also da gibt es ziemlich viele Baustellen an diesem Poll, und dazu nur ganz kurz sei erwähnt, dass halt zum Beispiel im letzten Jahr aus mir nicht ganz unerfindlichen Gründen, aber ich kann es zumindest nicht nachvollziehen, als bester DJ Herr Fuchs und Frau Elster gewonnen haben, wovon eben 50% eine Frau ist. Und das Problem an der Goldenen Yvonne ist halt zum großen Teil auch, dass es eine komplette Online-Umfrage ist. Das heißt, die Leute, die da erwähnt werden, die Leute, für die da abgestimmt werden, das sind größtenteils auch die Leute, die halt online massiv für sich werben und die online halt auch einfach ziehen wie Sau. Also Herr Fuchs und Frau Elster haben halt eine Facebook-Seite mit einer Fanbase von was weiß ich wie viel tausend Leuten. Die arbeiten beide im Social-Media-Bereich, die wissen total gut, wie es läuft, die sind im Fernsehen und im Radio und überall vertreten. Der Punkt an der Yvonne ist, dass das Problem noch ganz woanders sitzt, nämlich dabei, dass du halt die Leute, die für dich abstimmen, wie du die rankriegst und wie du die aktivierst, für dich zu stimmen, diese Mittel und Möglichkeiten, darauf kommt es bei dem Poll eigentlich an. Das ist auch die größte Schwachstelle dieser Umfrage. Das wollte ich dazu nur noch mal sagen, um das noch mal ins Richtige oder in ein anderes Licht zu setzen. Nur kurz noch, also ich fände es mehr als schwierig, da so zweigleisig zu fahren, also als Lösungsvorschlag zu bringen, dass man vielleicht eine Kategorie Männer und Frauen aufmacht, weil ich finde da, also das ist halt kein Sport, wo es vielleicht körperlich unterschiedliche Voraussetzungen gibt, die solche Kategorien möglich machen, weil ich glaube, damit erzielt man genau diesen umgekehrten Effekt, indem man da halt noch mehr eine Kerbe reinschlägt, als sie vielleicht ist. Das, also nur so zum Nachdenken. Und dann finde ich es erstmal nicht problematisch, so weitestgehend Realität abzubilden. Also das kann man ja machen. Wieso sollte man denn Verhältnisse verschleiern, so wie sie sind? Aber dahingehend, also wenn es merklich ist, dass da nur Männer auftauchen, dann finde ich, sollte doch die Herangehensweise sein, das kritisch zu bemerken, da vielleicht auch was drüber zu schreiben und es so ins Bewusstsein zu rufen und nicht halt, also ja, wie ich schon meinte, irgendwie Realität verschleiern. Also da kann man nur im Besonderen darauf hinweisen. Ja. Und mir ist jetzt gerade noch eingefallen zu dem Thema, also was sowohl du als auch Audite angesprochen haben, wenn es darum geht, dass die Leute sich einfach gut verkaufen müssen, dann würde ich doch aber sagen, ja, aber ich will doch nicht nur DJs haben, die sich gut verkaufen können, sondern dann möchte ich, egal ob das jetzt Jungs, Mädels oder Transgender-Menschen sind, die Menschen, die irgendwie ein cooles Musikgefühl haben, aber wenig Selbstbewusstsein, dann möchte ich die doch irgendwie stärken und ermuntern, irgendwie sich damit irgendwie noch viel mehr zu beschäftigen und damit in die Öffentlichkeit zu treten. Und da ist es eigentlich natürlich erstmal egal, ob das ein Junge ist oder ein Mädel, die ich da irgendwie dazu ermuntern muss, aber es sind dann halt dann doch eher, also ich kenne, sag mal so, ich kenne mehr Frauen, die übelst Plan von Musik haben, die aber nicht auf die Idee kommen aufzulegen, als dass ich Jungs kenne, die Plan haben von Musik, weil die Jungs, die ich kenne, die Plan haben von Musik, die machen dann auch irgendwas damit. Und deshalb würde ich eigentlich lieber als Statement sagen, ich möchte nicht, dass nur die Leute irgendwie gebucht werden, die sich gut verkaufen können und die irgendwie voll die Netzwerker sind, sondern dann möchte ich lieber auf die Leute zugehen, von denen ich weiß, dass sie coole DJs sein könnten, die nur vielleicht von sich aus zu wenig Selbstbewusstsein haben, das zu zeigen, umzusetzen. Ja. Okay, danke. Wir merken, da ist auf jeden Fall noch Redebedarf. Deswegen möchte ich an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass das nicht die letzte Veranstaltung in Kooperation mit dem CREF und dem Corner Island sein wird zu diesem Thema. Wir haben uns da noch einiges vorgenommen. Und ja, ich würde euch, die Bar hat jetzt auf jeden Fall noch eine Weile offen. Wir machen jetzt einen ziemlich coolen Stream aus dem Proberaum heraus hier auf die Leinwand. Yeah. ja, also wer will, kann noch ein bisschen bleiben, noch ein bisschen weiter diskutieren oder das Tanzbein schwingen. Booking-Tipps ja, geben, Soundcloud-Adressen austauschen. Netzwerken im weitesten Sinne. Danke für eure Aufmerksamkeit.